liebes Lied, das in weite Fernen zieht, übers große Meer. Kommt mein Schiff gezogen, das mich zu dir trägt, sing ich, was mein Herz bewegt, übers große Meer. Denn ob mein Weg mich in die Südsee führt, ob ich am Nordpol bin, überall in weiter Welt hab ich nur dich im Sinn. Über blaue Wogen klingt mein liebes Lied, das in weite Fernen zieht, übers große Meer. Thank you.